Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. The Room wird von vielen Kritikern trotz aller Vorsicht vor Superlativen gerne als der schlechteste Film aller Zeiten bezeichnet. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb hat er inzwischen Kultstatus. Um den Mann, der den Film gemacht hat, Tommy Wiseau, geht es nun in The Disaster Artist. Und dieser Film ist viel mehr als die Geschichte von einem gescheiterten Drehbuchschreiber, Regisseur und Schauspieler, wie unser Kritiker Hartwig Tegeler findet. The Disaster Artist zeigt nämlich auch, wie gnadenlos das Filmemachen funktioniert und welches Problem es mit den Machtstrukturen am Filmset gibt. Ein ziemlich aktuelles Thema also und ein wichtiger Film. Das Problem nur, dass dem Macher von The Disaster Artist, James Franco, nun gerade auch Nötigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen werden. Aber erstmal die ganze Geschichte. Tommy, Schauspieler, Filmbesessener, jagt seinen Träumen nach in der Stadt der Engel. Los Angeles, da wollen alle mal Star werden. Du musst der Beste sein und nie aufgeben. Und Tommy gibt nie auf. Auch nicht, als er einem Produzenten im Edelrestaurant in Hollywood Shakespeare vorbrüllt. Sein oder nicht sein! Und der behauptet, Tommy würde nie ein Star. Auch nicht in einer Million Jahren. Aber was ist danach? Ja, was kommt danach oder davor? Vorher kam, in der Realität, denn Tommy Wiseau gibt es wirklich, vorher kam 2003 The Room, der schlechteste Film aller Zeiten, der inzwischen in den Mitternachtsvorstellungen der Programmkinos Kultstatus genießt. Tommy Wiseau, der lange Haare wie ein Rockgitarrist hat, einen merkwürdigen Akzent. Wiseau jedenfalls schrieb ein Drehbuch mit dem Titel The Room, produzierte den Film mit eigenem Geld, von dem immer noch keiner weiß, woher das kam, und wurde Hauptdarsteller und Regisseur einer obskuren oder auch skurrilen oder auch durchgeknallten Dreiecksbeziehungsgeschichte. Motto beim Dreh: nicht kleckern, klotzen. Das Set der Gasse sieht exakt so aus wie die echte Gasse da draußen. Ganz genau. Wieso drehen wir nicht in der echten Gasse? Weil es ein echter Hollywood-Film ist. Nein, ja, klingt toll. Okay, Action! Diese Szene allerdings ist nun nicht aus The Room, sondern Film im Film aus The Disaster Artist, in dem James Franco, wie Wiseau, Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent, die Entstehung von The Room nacherzählt und eine Hommage an den Wahnsinn des Filmemachens gedreht hat. Es geht um Besessenheit, um eine Vision, auch um die unbändige Lust, den anderen den Stinkefinger zu zeigen. Vielleicht verbirgt sich in dieser Geschichte aber auch die unausrottbare Bewunderung für den amerikanischen Helden. Egal, ich tu's. Den James Franco aufscheinen lässt. Wir zeigen's allen. Achtung, wir kommen! Aber solche mitunter bewundernswürdige Besessenheit zeigt sich in The Disaster Artist auch in ihrer ganzen Janusköpfigkeit. Da ist die Liebe zum Film, ja gut, genauso sichtbar wird aber auch eine brutale Rücksichtslosigkeit, wenn es der eigenen Version nur dient. Beide Seiten erscheinen bei James Franco als Kern dessen, was Hollywood und das Showbusiness auszeichnet. Das wird nun nicht kritisiert oder verdammt, eher hingenommen, weggelacht, aber doch präzise gezeigt. Beispiel: Wiseau will in einer Szene unbedingt vor der Kamera Sex haben. Ich glaube, du zielst ein bisschen zu hoch. Ich ziele, wohin ich ziele. Spiel einfach die Szene. Warum hat er Sex mit ihrem Bauchnabel? Er weiß doch, wo ihre Vagina ist, oder? Franco zeigt in The Disaster Artist, wie sich mehrere aus der Filmcrew darüber empören. Folgenlos allerdings. So durchgeknallt Tommy Wiseau nämlich sein mag, so sehr man seinen Dilettantismus belächelt, verhöhnt, er hat das Geld, die Macht. Er macht die Jobs am Set. Das zeigt The Disaster Artist genau und analysiert damit die Struktur des Business. James Francos Film also nur als Verbeugung vor den schrägen Obsessionen eines Filmemachers à la Ed Wood von Tim Burton zu sehen, greift zu kurz. Franco hat auch einen klugen Film über das Filmemachen und die Strukturen von Leidenschaft und Besessenheit gedreht, von Macht und Machtmissbrauch, auch von der Ausbeutung des Körpers in der Industrie der bewegten Bilder. Aber James Franco, seine beschriene Verlogenheit, einen Times-Up-Sticker bei der Golden Globe-Verleihung zu tragen und dann die Vorwürfe, seine Macht ausgenutzt und Frauen sexuell belästigt zu haben. Wenn wir Francos Film sehen, müssen wir das wissen und es ignorieren. Es wieder wissen, es wieder ignorieren. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung argumentiert die Romanistin Barbara Finken gegen kunstfeindlichen Puritanismus und bezeichnet Kunst, damit auch den Film, als Medium, das zeigt, wie es ist, nicht wie es sein soll. Mag uns der Künstler als Person gefallen oder abstoßen. Ein besseres Statement gegen Zensur ist nicht vorstellbar.